du Herr gesagt, bittet nur in meinem Namen, so ist alles ja und Amen. So fliehen wir, du Heiland aller Welt, zu dir. Verstoß uns ferner nicht, behüt uns dieses Jahr für Feuer, Pest und Kriegsgefahr. Lass uns dein Wort, das helle Licht, noch rein und lauter brennen. Unserer Obrigkeit und dem gesamten Lande dein Heil des Sinn.